ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zur Sicherung des Weltfriedens hat die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion heute ein überraschendes Abkommen geschlossen. Bist du Käse? In dem Vertrag, den Präsident Nixon und Parteichef Brezhnev vor zweieinhalb Stunden im Traumhaus unterzeichneten, ein unbescholtener Geschäftsmann, seine Frau und ihre achtjährige Tochter werden in ihrer Villa von amok laufenden Tätern grausam verstümmelt. Darf ich das sehen? Bitte. Gib mal her. Blutbad. Countdown zu einem Mord. Scheint ja spannend zu sein. Können wir jetzt erstmal essen? Die Straße in einem unserer Großstadtslums bild recht, ist die Heimat der Täter. TV-Journalist Sartorius bild links, bekannt geworden durch seinen homosexuellen Film, Eckehardt recherchierte diesen authentischen Kriminalfall, den Silvia Hoffmann, Bild Mitte, fürs Fernsehen bearbeitete. Darf ich das sehen? Ist jetzt lieber. Gib mir mal den Senf. Den Senf. Warten die Opfer einfach auf ihre Mörder? Warum darf ich das nicht sehen? Du sollst jetzt essen, Susanne. Und sitz gerade. Die Bundesrepublik und der DDR ist von Regierung und Opposition in Bonn scharf verurteilt worden. Beim Versuch nach Bayern zu flüchten, kam heute früh ein DDR-Soldat durch eine Minenexplosion ums Leben. Ein zweiter wurde vermutlich durch Schüsse schwer verletzt und... Jetzt haben die schon wieder einen auf der Flucht erschossen. Es ist doch eine Sauerei. Die Vorschläge Deutsche des auf Deutsche. Für eine stärkere Selbstständigkeit der Schulen sind wir auch nicht von den bleiben. UCSU-regierten Bundesländern abgelehnt worden. Ist du Schinken? Ja, er sieht ganz gut aus, vor allem nicht so fett. Sie sehen doch Westfernsehen. Das können Sie ja nicht vermeiden. Sie sehen ja, wie es hier ist. Dann nutzt deren ganze Propaganda nichts. Das Blutbad ist bestimmt toll. Und das kann auch ganz enttäuschend sein. Jedenfalls ist es nichts für Kinder. Mit einer zweistündigen Plenarsitzung beider Regierungsdelegationen, die von Staatspräsident Pompidou und Bundeskanzler Brandt geleitet wurde, ging der politische Teil des zweitägigen Gipfeltreffens zu Ende. Nach der Vollsitzung äußerten sich Präsident und Kanzler zum Ergebnis der Konsultation. Es war eine ertragreiche Sitzung, die gezeigt hat, dass auf eine Vielzahl von... Der Brandt ist kein guter Mann. Der Peter hat heute die Plautscher. Jetzt endlich mal ruhig. Mit Schmidt sollten sie aufstellen. Er finde ich widerlich. Das Widerliche kommt in der Politik überhaupt nicht an. Worauf denn? Auf die politischen Ideen. Peter hat die Claudia an den Gardrobenhaken. Zuerst haben alle immer gute Ideen. Ist jetzt dein Brot auf Susanne. Die Nationen hat heute der Weltsicherheitsrat in New York ebenso wie gestern der Aufnahmeausschuss einstimmig. Theo hat dich heute übrigens ganz schön reingelegt. Fällt am 18. September in der UN-Vollversammlung. Wisst ihr, was er dann gemacht hat? Dann sagt er noch, er hätte einen Freundschaftspreis gemacht. Im Pariser Studentenviertel Quartier Latin kam es gestern Abend zu schweren Straßenschlachten zwischen Polizeieinheiten und etwa 1000 linksradikalen Jugendlichen. Sie waren einem Aufruf führender Vertreter der französischen Linken, darunter Jean-Paul Sartre, gefolgt, eine Versammlung der rechtsextremen Gruppe Ordre Nouveau, neue Ordnung, zu verhindern. Was wollen eigentlich diese verfluchten jungen Leute dauern? Genau wie bei uns. Die Hucke richtig voll, das fehlt ihnen. Richtig feste Hand. Ja, natürlich, immer drauf, dass sie gar nicht mehr wissen. 10 Kartons hast du auch noch genommen. Ich frage mich, wem du das Zeug zu dem Preis weiterverkaufen willst. Der blutet ja. Sollen doch endlich Ruhe geben. Endlich mal wieder Ordnung. Mir wäre da als Polizist auch schon... Überall war es billiger. Ich habe mich erkundigt. 15 Pfennig pro Flasche mehr. Teurer Preis für eine Freundschaft, würde ich sagen. Also iss jetzt auf, Susanne. Ich kann nicht mehr, ich kann wirklich... Iss jetzt, mach! Hast du eigentlich gemerkt, dass du Theo zu viel gezahlt hast? Ich habe nicht zu viel gezahlt. Ich würde sagen, deine Rolle als Mann von Welt, als... Monseigneur, dem Theo gegenüber, kostet dich eine Menge Geld. Also würdest du jetzt bitte mal Ruhe geben? Ich möchte jetzt was hören. Jetzt kommt's nämlich, mach mal lauter. Ich wollte euch nur erzählen, der Peter hat die Claudia an den Garderobenhaken gebunden. Also eure Sorgen möchte ich haben. Geh rauf jetzt. Ich komm später nochmal. Dann hat er sie... Bist du immer noch da? Guten Abend, meine Damen und Herren. Blutbad Countdown zu einem Mord. Heißt unser heutiger Krimi vom Hessischen Rundfunk. Doch zunächst eine Übersicht über das weitere Abendprogramm. Um 21 Uhr sehen Sie vom Westdeutschen Rundfunk Musik aus Studio B. Im Anschluss Tagesschau mit Wetterkarte. Um 22.10 Uhr bringt der Hessische Rundfunk in einer Wiederholung das Fernsehspiel Wenn alle anderen fehlen von Manfred Bieler. Die letzten Meldungen der Tagesschau beschließen gegen 23.40 Uhr das Programm. Alle Beiträge des heutigen Abends können Sie in Farbe empfangen. Doch nun aber, meine Damen und Herren, zu unserem Krimi. Ein unbescholtener Geschäftsmann, seine Frau und ihre 8-jährige Tochter werden in ihrer Villa von amoklaufenden Tätern grausam verstümmelt. Wir wünschen gute Unterhaltung. Blutbad. Countdown zu einem Mord. Buch Sylvia Hoffmann. Regie Christian Gebert. Oh, auf diesen Moment habe ich mich den ganzen Tag gefreut. Nur sieh mal an, London. Oh je, das sieht ja fürchterlich aus. Frankfurt ist der Schauplatz unserer keineswegs ungewöhnlichen Kriminalgeschichte. Die Häuser dieser Straße, hier im weitgehend verslammten Ostgebiet, sollen abgerissen werden. Hättest du das jetzt für Frankfurt gehalten? Mhm. So eine Gegend? Da kommt unser Eins doch überhaupt nicht hin. Vorläufig aber kassiert man noch hohe Mieten, denn nicht jeder will diese Mieter. Asoziale zum größten Teil. Gelegenheitsarbeiter, Alkoholiker, Prostituierte, Kriminelle. Auffallend die vielen unbeaufsichtigten Kinder. Überall Abfall, Schmutz, Unrat. Hm, der war eine Spitze. Was hast du denn da? Mandeln vom Holzkohlengrill. Das Neueste. Mhm. Das ist Fred B., 18 Jahre, vorbestraft wegen Diebstahl und Körperverletzung. Früher hat er, wenn seine Mutter plötzlich verschwand, sich oft um seine kleinen Geschwister kümmern müssen. Der Stiefvater sagt, der macht alles. Fred ist so bescheuert, wie er groß ist. Seine Mutter geht anschaffen. Das passt ja nicht, nee. Aber wer hat schon den idealen Beruf, was? Also, wenn ich sie finde, dann funktioniert sie wieder. Für eine Weile. Nach der Behandlung. Also, die Mandeln sind gut. Das ist Gisela T., 16 Jahre, vollweise. Ihr Onkel, bei dem sie wohnt, ist der Wirt dieser Kneipe. Aha. Sowas nennt man eine Biene, eine Strichbiene. Steiler Zahn. Gisela ist in verschiedenen Heimen aufgewachsen. In den Heimberichten wird sie als arbeitsscheu bezeichnet, als aggressiv, verlogen und unzuverlässig. Wie sie behauptet, hat ihr Onkel mit ihr geschlafen, seit sie in seinem Haus ist. Jetzt ist sie schwanger. Der Onkel sagt, er habe nichts damit zu tun. Im Übrigen habe Gisela sich Tag und Nacht herumgetrieben. Wen interessiert denn sowas? Das gehört doch nicht in einen Krimi. Na, das ist ja weniger ein Krimi, das ist mehr Tatsache. Das wird sich schon steigern. Fred steckt das Heft Superman in die Tasche und verlässt die Kneipe. Gisela, die ihn schon länger beobachtet hat, folgt ihm. Die hat wohl gar keinen BH an. Ich find's zum Kotzen langweilig hier. Mit deinen Titten in der Kneipe. Vielleicht hänge ich mich auf. Lass dich nicht abhalten. Also, diese dreckigen Kinder überall. Wen sparen? Wo hast denn eigentlich deine Honda? Das geht dich nichts an. Ich hol mir, was ich brauche. Guck mal, da an der Straße ein Werbeplakat für My Love Parfum. Also, na, du das hast ja eigentlich alles. Ein duften Stiefvater, der säuft und dich verprügelt. Eine Mutter, die auf den Strich... Verschwinde, blöde Fotze! Reg dich ab. Hast ja recht. Man muss weg hier. In ein paar Jahren bin ich wie deine Mutter. Und du gehst sowieso ganz groß baden. Du bist überhaupt kein Typ für die Welt. Was hat denn der? Ein Klappmesser. Und was für eins. Hau ab, sage dir, hau ab! Komm, hast ja recht. Ich will ja auch hier raus. Wenn dieser Scheiße bleibt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er stinkt. Aber wir kommen als die großen Rächer mit dem Messer aus dem Sumpf. So eine hat sich bei mir mal beworben. Kannst du dir das vorstellen? Erst habe ich ganz sachlich gefragt, was hast du denn gelernt, Mädchen? Wie lange bist du denn in die Schule gegangen? Da weißt du, heute ist doch einfach jeder lange genug auf die Schule gegangen, auf irgendeine. Und dann sage ich, nur sieh dir mal deine Kleidung an. Bei mir kommst du doch mit Kundschaft in Berührung. Na, so geht das doch nicht. Heute gibt's so nette Kleidchen. Schon für 100 Mark kriegst du was ganz Hübsches. 100 Mark hat doch einfach jeder hier in Westdeutschland. Ne? Da fängt die an, von Vorschuss zu murmeln. Ausgerechnet so eine Type. Na, da bin ich aber ein bisschen massiv geworden. Vorschuss. Ich möchte mal wissen, wann du endlich abhaust. Tja, lass mir keine Vorschriften machen. Hier kannst du nicht kommen. Warum nicht? Ist doch ein freies Land. Sag mal, hat die nur ein BH an? Das interessiert mich nicht. Wohin willst du denn eigentlich? Ich such mir einen Arzt. Ich muss mir das wegmachen lassen, damit ich nicht dran ersticke. So ein Gefühl habe ich manchmal. Man erstickt aber nicht dran. Man bringt sie zur Welt. Hättest du ihnen die Beine zusammengeknallt. Ach, kneif du doch mal die Beine zusammen. Der dreht dich doch einfach um und schreit doch, oh, ist das schön. Oh, ist das wunderschön. Das gefällt dir sowas. Irgendeinen Kerl schneide ich noch mal ab. Das Scheißding. Frag mich nur, wovon du dann leben willst. Und du glaubst, wenn du jetzt losmarschierst, bist du gleich ein anderer Mensch. Aber bist du spätestens heute Abend wieder im Knast. Oder glaubst du im Ernst, du kriegst einen Job und einen Vorschuss und ein Zimmer? Na, dann muss er schon zur Heilsarmee gehen, der feine Herr. Was geht dich das überhaupt an? Wer haust du jetzt ab oder nicht? Nee, aber ich habe eine Idee. Du kennst doch einen Bumsi. Der Bumsi kann nicht mal. Ist doch nicht wahr. Du hast... Mensch, schlag mich doch nicht. Was hilft denn das? Was das hilft? Ich sag dir, ich lass mich von dir nicht verscheißen. Au, hör doch erst mal zu. Also, warum die nicht geht? Du. Na, sicher ist es überall so. Der Bumsi, der lebt jetzt mit dem Typen Student. Der hat ihm geholfen. Student? Du bist wirklich blöd, Mann. Lass doch, schlag mich doch nicht gleich wieder. Davon wirst du auch nicht gescheiter. Die Studenten, die biedern sich doch an. Die machen doch heute alle auf Gewissen. Du, die geben was aus dafür. Machen sich wichtig, genau, ja. Das ist es nämlich. Keine Sorgen haben. Die Vater zahlt und man macht auch soziale Verantwortung. Ja, wenn die mal kämpfen müssen, wie wir gekämpft haben. Mit 17 an der Front und danach alles aus dem Nichts schaffen. Dann wissen sie, dass es nichts zu verschenken gibt. Ja, du verschenkst nur hin und wieder was an Leute, die vielleicht mehr haben als du. An Theo zum Beispiel. Also erstens hat er nicht mehr als wir und zweitens entsinne ich mich... 15 Pfennig pro Flasche mehr im Freundschaftsangebot. Und davon kaufst du 10 Kartons zu je 100 Flaschen. Kannst du jetzt bitte ruhig sein, ja? Ich weiß, was ich tue. Nicht immer. Wenn du zum Beispiel Theo gegenüber den Mann von Welt spielst, der es nicht nötig hat. Ich spiele überhaupt nichts. Das habe ich gar nicht nötig. Ich bin, was ich bin. Aber du wärst gern wie Theo. Also manchmal zweifle ich an deiner Intelligenz. Ja, manchmal bin ich typisch Frau. Das wolltest du doch jetzt sagen, weil ich dich durchschaut habe. Eckehardt, genannt Bumsi, 19 Jahre. Als Vollwaise in verschiedenen Heimen aufgewachsen, vorbestraft wegen Prostitution und Diebstahl. In einem Clublokal hat er den Soziologiestudenten Manfred kennengelernt und hat durch dessen Fürsprache eine Stelle als Bürobote bekommen. Eckehardt wohnt mit Manfred im 12. Stockwerk dieses Hauses. Er hat Musik drin. Er soll aufmachen. In so einem Haus? Ich mach, was ich will. Ja, ja. Der Rächer aus dem Sumpf. Wie kommst du hierher? Wie bist denn du hierher gekommen? Los, komm rein. Du bist ja ganz schön nervös, Pupsi. Willst du verreisen? Frag mich nicht. Du heul doch nicht. Jedermann ein Held. Außer kein Mann. Merkst du das nicht? Ich hab dazu kein Verhältnis. Was ist ein Mann? Einer, der sich nie von jemandem übers Ohr hauen lässt, vielleicht. Einer, über den keiner lachen kann. Wer lacht denn? Ich mach die Schleusen nicht. Ich nicht. Bumsi, Eckhardt. Mann, wir wollten dich doch nicht erschrecken. Wir dachten, vielleicht können wir bei dir pennen. Rückgliederung in die Gesellschaft schwebt uns gerade vor. Wo ist denn dein Freund, der kluge Kopf, dieser Bewährungshelfer? Es gibt auch anständige Schule. Na, meistens sind sie groß und dunkelhaarig und sehr zuvorkommend. Ah, was weißt du denn davon? Bewährungshelfer? Scheiße. Ein Student und schlimmer als ein Stricher. Die Sau hat nicht mal die Miete bezahlt. Ich habe meinen Teil hingegeben, prompt. Und der hat sich eingezahlt. Sogar das Auto habe ich ihm finanziert. Und ich bin mit der Straßenbahn gefahren. Hat er dir jetzt nur geholfen oder nicht? Der hatte so ein Auftreten. Und konnte gut reden. Und heute erscheint der Hauswirt und droht mir mit der Polizei, weil diese Nutte von einem Akademiker die Miete... Ich muss verschwinden, Mädels. Mir glaubt doch keine Sau. Und ich bin finanziell erledigt. Und was ist mit deinem Job? Frag mich. Unmöglich. Und der Theo sagt neulich zu mir, wir Parfümerieinhaber sollten dankbar sein, dass es Schwule gibt. Vielleicht hat er recht. Nicht zu glauben. Da. Ich bin aufs Betriebsfest. Im Pool. Ganz diskret. Im kleinen Schwarzen. Na, die wollten es mal sehen. Die wussten doch alles, wie ich bin. Und haben sich so amüsiert. Aus reiner Kollegialität habe ich es dann getan. Und da tritt dieser Abteilungsleiter, also einer verdient seine 5.000, vor mich und will mit mir tanzen. Und seine Augen, die Augen der anderen sehen sollen. Und ich wusste doch, am liebsten hätten sie alle mit mir getanzt. Das ist nämlich typisch Theo. Kurzsichtig. Ich habe ihm gesagt, mein lieber Theo, von mir aus würden die Schwulen in Kliniken gesteckt, bis sie gesund sind. Dann wären endlich die Schwulen weg und dann würden die anderen Männer ihre Angst vor dem Parfum verlieren. Ja, so ist das. Hier, immer denken. Sag mal still jetzt. Am nächsten Tag ruft mich der Chef und will plötzlich nicht behaupten, dass wir im Dritten Reich leben, aber sie kommen doch mit Kunden in Berührung. Und offen gestanden ist es unzumutbar für die Kollegen. Scheiße. Scheiße. Und nun bist du wieder auf dem Strich, was? Ja, das hast du jetzt von deiner Fummelei. Lass ihn doch. Irgendwie erinnert er mich an Theo. Das kannst du ihm ja mal sagen. Dieselbe Scheiße. Oh, er ist groß und dunkelhaarig. Sehr groß. Glaubst du, ich würde nicht mit ihm fertig? Hat der sich nicht mehr sehen lassen? Zerdrücken würde ich ihn. Wie ein Theo. Dieses Schwein. Dann nehme ich Ruhe. Ich gehe nicht mehr in den Knast. Geh hin, Fred. Und sag, ich sei verschwunden. Wenn du mich im Stich lässt, dann bring ich mich hier um. Da hättest du eher dran denken können. Ich mach alles für euch. Ich besorge euch Geld. Was machen Sie hier? Wieso? Ich bin ein Freund. Die Sorte kenne ich. Das reicht jetzt. Ich bin der Hauswirt und das ist meine Wohnung. Seit 3 Monaten ist hier keine Miete bezahlt worden, obwohl ich Mahnungen... Der Student hat sie gefressen und das Geld auch. Und jetzt ist er leider abgehauen. Interessiert mich nicht. Der Student hat im Übrigen auf mich einen ausgezeichneten Eindruck gemacht. Dass der hier nicht reinpasst, war mir klar. Diese asozialen Typen... Hau ab, Mann! Moment mal! Ich lasse mich von Angebern wie euch... Hau ab! Euch warmen Brüdern geht's zu gut und ihr glaubt meine Wohnung... Na, gleich das Messer. So sind diese Typen und dann wundern sie sich. Ach, da kann er lange schreien. Oder würdest du aus deiner Wohnung kommen, dich dazwischen werfen? Wenn ich denke, wie neulich das Weib mit My Love für 28 Mark aus dem Geschäft rannte und ich schrie und kein Mensch hält sie. Und ich die ganze Königstraße hinter ihr her. Und als ich sie hatte... Ich kenne die Geschichte. Mir brauchst du nicht ständig zu erzählen. Die macht sowas nicht mehr. Das hat mir auch der Polizist gesagt. Wir müssen zur Selbsthilfe greifen. Dann wird's vielleicht anders. Was braucht die My Love für 28 Mark? Die hätte sowieso keinen mehr gekriegt. Ah, da sind sie ja wieder, wo sie vorhin waren. Jedenfalls ist die Kneipe nicht wesentlich besser, oder? Man muss ein Leben nehmen, wie es ist. Ich vergleiche mich ja auch nicht mit Onassis. Aber ganz schön blöd. Der erkennt dich wieder und du gehst in den Knast. Man muss so gefährlich sein, dass keiner wagt, dein Gesicht wiederzuerkennen. Hast du den Paten gesehen? Marlon Brando als Mafia-Boss. Und konntest zu dem gehen und sagen, dieser Student da hat mich reingelegt, würdest du dem kurz mal nachhelfen? Zack. Ach ja, Fred Boss. Würdest du meinem Onkel mal sein Ding abschneiden? Wie ist denn das mit dem Geld, Bumsi? Alles leere Versprechungen. Im Knast, da waren wir 20 im Saal. Und ich musste unter den Tisch und dann haben sie geraten, an wem ich gerade war. Ja, ja, und mich hat mein Onkel verdroschen, damit die Tante nicht merkt, dass das Kind von ihm ist. Und dem Fred hat sein Stiefvater die geklaute Ware unter das Hemd gestopft, als die Bullen kamen. Damit ein richtiger Mann aus ihm wird. Das ist doch alles eine große Scheiße. Sag lieber, wo du das Geld beschaffen willst. Jetzt kommt der richtige Ketchup. Ihr wollt also zahlen. Wieso? Weil ihr jetzt zahlt. Wir wollen hier weder Fixer, noch Nutten, noch Damen mit Schwanz. Das stört nämlich die Kunden. Ich glaube, ich bin im Wald. Geht heim zur Mama und macht Frieden. Hey Charlie, die 3 müssen zahlen. Recht hat er. Nicht mal in so einer Kneipe werden die akzeptiert und bei uns sollen sie gleiche Chancen kriegen. Das ist nicht zu glauben. Damit sie deiner Tochter den Tripper andrehen und mit der Ladenkasse abzwitschern. Wissenswertes von der NPD. Soll ich behilflich sein? Was sucht ihr denn? Niederlassen könnt ihr euch hier nicht. Das Kaufhaus haben sie hier. Ja, aber kein Platz für Mister, euch. Mister, soviel ich weiß, klauen Damen mit Hüten wie die Elstern und da drüben ist eine ganze Bande davon. Am besten verschwindet ihr hier. Dort und dort sind die Ausgänge. Frech und ohne BH, das nützt dir Gott sei Dank wenig. Mensch, draußen regnet es in Strömen. Willst du wirklich rausgehen? Mit so einem lege ich mich nicht an. Mit wem denn? Wirst schon sehen. Ein Gläschen von diesem lieblich runden Malaga. Wollen Sie nicht mal probieren? Der ganze Urlaub wird wieder vor Ihnen stehen. Meine Damen, meine Herren, gerade jetzt, wo es draußen so gastig ist, sollte man mal an sich selber denken, nicht wahr? Ja, geben Sie uns jeden eins. Bitte. Lieblich runder Malaga. Wo es draußen so gastig ist, sollte man mal an sich selber denken. Richtig voll. Ob zu Hause oder am Kamin, ob bei der improvisierten Gartenparty, Sie sind immer vorbereitet, noch immer eins. Dabei. Der ganze Urlaub wird wieder... Herr Haberkorn, kommen Sie doch wieder rein. Ja, was ist? Habe ich nicht gewusst. Jetzt macht aber, dass ihr wegkommt. Streifenwagen ist schon gerufen. Jetzt steht der ganze Urlaub vor Ihnen. Ich kenne einen vom Fernsehen. Der ist ganz gut. Der hat einen Film über Homophile gemacht und einen Preis dafür gekriegt. Zu dem kann ich jederzeit kommen. Was ich sage, schreibt er auf. Warum fällt denn dir der jetzt erst an? Vielleicht fängt er mal Freds Mutter, wenn sie morgens vom Strich kommt und ihre Kinder... Vielleicht zeigt er mal eine Abtreibung, die schief geht. In Farbe. Naja, und das Publikum wird nicht gefragt. Was willst du? Ich sehe ganz gern mal was Trauriges, wirklich Schlimmes. Da weiß dann das eigene Schicksal ganz anders zu schätzen. Ich könnte dir mal eure Probleme erzählen. Der macht was draus. Sag einfach alles, was du denkst, hat er gesagt. Und dann hat er einen Preis gewonnen. Ja, ja. Was hast du gekriegt dafür? Das war einfach eine Chance für mich. Im Abendprogramm. Du auf dem Strich, was? Ganz lebensnah. Der hat Geld, sag ich euch. Die ganze Wohnung voll alter, teurer Sachen. Ich war mal dort und sollte alles sagen, was ich so dachte. Über die Gesellschaft und so. Er hat gesagt, wenn ich mal was brauche, wenn ich in Schwierigkeiten bin, dann soll ich einfach kommen. Ich könnte auf ihn zählen. Ja. Und? Wo wohnt der Typ? Na, als wird er sich freuen, der engagierte Fernsehmann. Es geschieht ihm ganz recht, dass ihm die Bande jetzt auf die Bude rückt. Diese engagierten Typen sind doch vollkommen unrealistisch. Ja, ich hol mal noch ein Fläschchen rauf. Mir geht das so langsam mit diesem großartigen Blutbad. Jeder ist manchmal unrealistisch. Ich wenigstens komme einfach nicht drüber weg. Du glaubst, Theo gewachsen zu sein und in Wirklichkeit... Lass mich doch in Frieden. Ein Theater wegen 15 Pfennig pro Flasche. Wenn ich diesen jämmerlichen Provisionsgeiern, diesen Angebern auf Spesen, die von meiner Gnade letztlich abhängen, nicht gewachsen wäre, weiß Gott, dann säßest du doch hinter deiner Schreibmaschine und in deiner Sozialwohnung. Dann könntest du noch lange nicht die große Dame spielen. Wenn du einer 12-Jährigen einen Intimspray aufschwatzt, dann meinst du schon, du stehst groß im Geschäftsleben. Dass es da erst anfängt, das geht in dein Spatzenhirn nicht rein. Spätlese, Natur, ich bin nur zu gut, das ist es. Güte ist der Anfang zur Liederlichkeit. Ja. Aber eines Tages werde ich auch hier zu Hause klare Verhältnisse schaffen. Dann hört es auch hier auf mit der Güte. Spätlese. Geschenk von Theo. Du solltest denken, bevor du so viel redest. Wieso? Was ist denn? Was ist denn mit dir? Wegen ein paar Mark machst du ein Theater. Den ganzen Keller habe ich voller Geschenke. Vom klugen, flotten Theo. Damit er überhaupt mit mir ins Gespräch kommen konnte. Ach, die lieben Unterprivilegierten sind ja auch wieder auf der Gasse. Hat wohl der Fernsehonkel Sie nicht mit offenen Armen empfangen, was? Sag mal, sprichst du nicht mehr mit mir? Es ist überhaupt nichts passiert. Der Mann hatte keine Zeit, hatte irgendeinen Besucher oder hatte schon genug Ärger gehabt. Der Große fing natürlich gleich wieder an zu randalieren. Naja, man reicht solchen Leuten den kleinen Finger und schon wollen sie an Land gezogen werden. Guck dir das an. Dein treuer Freund und Bewunderer hat tatsächlich einen Streifenwagen gerufen. Das war früher ganz anders, aber was... Ich hab dir alles verdorben, was? Weil ich niemanden in den Hintern krieche. Halt die Schnauze! Du lässt dich filmen und der kriegt einen Preis. Und du bringst deine besten Freunde. Mensch, wir latschen hier den ganzen Weg her. Irgendwo muss es doch losgehen. Und dann heißt es, das können Sie mit mir nicht machen. Jetzt treiben Sie sich ja in einer besseren Gegend rum. Meinst du nicht, das könnte geradezu bei uns in der Nähe sein, oder? Ich weiß nicht. Fassen die Bullen. Ich mag nicht mehr. Am besten gehen wir gleich in den Knast. Da ist es wenigstens warm und trocken. Ach, red kein Stuss. Da gehen wir jetzt rein. Die Villa wird für uns gebaut und... Und wir feiern jetzt recht fest. Los. Lass mich los. Was willst du denn da drin? Los, komm. Hast du das Schild eben gesehen? Eltern haften für ihre Kinder. Guter Witz in diesem Fall. Fred! Meine Herren, wie der über die Balken klettert. Na, für so einen feinen, ungebetenen Gast beleuchtet man natürlich auch seinen Rohbau entsprechend, damit der Kleine nicht im Dunkel tappt. Sag doch mal was. Da sitzen die Herren Polizisten gemütlich im Wagen und fahren durch die Straßen. Kein Wunder, dass ihnen die Verbrecher durch die Netze gehen. Das finde ich in Amerika so gut geregelt. In Gegenden wie unserer hier gibt man eben mehr aus für die Polizei. Da kauft man sich eben bessere Polizisten ein, als in einer Gegend, wo es wirklich nicht so drauf ankommt. Und da bist du sicher dann. Der Vorteil einer kommunalen Polizeitruppe. In guten Gegenden hast du nichts gemerkt von den berühmten heißen Sommern. Bist du überhaupt nicht belästigt worden? Kannst du heute noch spazieren gehen? Es passiert genug, aber eben nicht in der Gegend der besseren Leute. Kila! Apropos Eltern haften für ihre Kinder. Sag mal, willst du nicht mehr nach Susanne gucken? Warum immer ich? Kila! Na, weil du es ihr versprochen hast. Kila, wo seid ihr denn? Wenn du schon sonst nicht hältst, was du versprichst. Sag doch mal. Ich werde mich nicht mehr mit dir streiten. Nicht nur die Frauen werden älter. Mir imponierst du nicht wie den Lehrling, die dich für den lieben Gott halten, weil du Papiergeld los in der Tasche trägst. Mir imponierst du überhaupt nicht. Mann von Welt. Lächerlich. Und wenn ich nicht da wäre, würden dich alle einwickeln, wie der Theo. Du würdest nicht mal merken. Wenn ich nicht das Kind hätte, was hat man eigentlich davon? Eines Tages werde ich aufhören, vornehm zu sein und so verdammt anständig. Tun werde ich, was ich schon lange will. Sind die schon tot? Ach wo, ist überhaupt ganz langweilig. Warum schläfst du denn nicht? Was heißt grausam verstümmelt? Das sage ich dir morgen. Wie sehen die Mörder aus? So? Ma, wie ganz normale Menschen, aber wie solche, die du nicht kennst. Gott sei Dank. Die kommen aus einer schlechten Gegend und haben es nicht so gut wie du. Also jetzt schlaf bitte. Kennst du guten Abend, guten Nacht? Ich möchte mal wissen, warum du mich immer so quälen musst. Kann ich nicht auch mal meine Ruhe haben? Bin ja auch nur ein Mensch. Warum soll ich mich aufregen? Du hast aber was verpasst. Der Schwule hat sie gefunden, wie sie miteinander. Und jetzt kann er sich gar nicht darüber freuen. Und das gefällt dir? So weit sind wir nicht gekommen bis jetzt. Ich würde es mal mit Arbeit versuchen. Wenn einer wirklich will, dann kommt er nicht ins Kittchen. Dann lässt er sich nicht von seinem Onkel verführen. Dann unterdrücke ich eben gewisse Anlagen. Pass mich ein bisschen an. Wir passen uns ja auch an. Wir müssen ja auch arbeiten. Mehr oder weniger. Wie meinst du das jetzt? Wie ich es gesagt habe. Ich habe das Haus, den Garten, den Hund, das Kind und helfe dir noch im Geschäft. Und ich bin es schließlich, die merkt, wenn deine besten Freunde dich übers Ohr hauen. Mir haben schon genug Leute gesagt, dass ich ungeheuer da bin. Und dass ich vielleicht mehr da bin als du. So. Und wie ich immer aussehe. Glaubst du, das kommt von selbst? Das bestimmt nicht. Und jetzt gib mal Ruhe. Ihr verliert Zeit. Ich denke, ihr wolltet was machen. Ihr wolltet aus der Scheiße raus. Dann nimm die Rocker, die Zuhälter. Meinen scheiß Studenten. Ja, Freds Stiefvater. Diesen besoffenen Kleingangster. Oder deinen geilen Onkel Gila. Die machen wenigstens was. Die bringen's. Ja, so ist es. Nicht von einem abgegammelten Warenhausdetektiv in großem Flattermann. Was spielt er denn dauernd mit seinem Messer? Überall hier in der Gegend gibt es geheizte Zimmer und bezogene Betten. Und gefüllte Eisschränke. Und was machen die großen Rächer aus dem Sumpf? Nix. Der Warme strampelt sich kritisch ab, aber die beiden hören ihm gar nicht zu. Wisst ihr, was dieser Student immer gesagt hat? Wenn wir alle so wohnten wie die Leute hier, wenn wir alle Abitur hätten und Weinbergschnecken bestellen könnten, dann gäbe es keinen Anreiz mehr. Dann wäre der Fortschritt im Eimer. Wenn wir nicht alle leben wollten wie die hier, würden wir uns nicht so fertig machen lassen. Und dann gingen die mitsamt schöner Wohnen in die Luft. Na, hey. Ach. Und Eigentum ist Diebstahl. Was hat er gesagt? Ja, stimmt ja auch. Aber wenn du zur Post gehst, wo sie dich nicht nehmen, oder in die Fabrik, wo du den Kollegen nicht zuzumuten bist. Hier kommst du trotzdem nicht hin. Ja, Gott sei Dank nicht. Das sag ich. Da musst du an Lotto glauben. An den lieben Gott von heute. An die höhere Gerechtigkeit. Jetzt gehe ich. Meine Zeit verliere ich nicht mehr mit euch. Ich mache selber was. Fred. Fred, das ist ein Mann mit dem Fahrrad. Der leuchtet hier rein. Mach doch was, dass er abhaut. Da kommt jetzt. Da hinten raus. Los. Ach, immer rennen, immer. Bring doch um! Ab, los, komm schon! Wie der dir anfasst. Da. Ein Gentleman benutzt eine Dame und tut danach, als wäre nichts geschehen. Du bist ein richtiger Gentleman, was? Das könnte jetzt wirklich bei uns hier in der Nähe sein, du. Vorsicht, bissiger Hund. Guck mal. Wenn wir jetzt hier auf den satten Rasen pinkeln oder nach dem Weg zurückfragen oder um das Busgeld betteln, die würden uns glatt das Vieh an die Kehle hetzen. Du kannst doch so gut mit Hunden, Bumsi. Ah, halt doch dein Maul, du blöde Gans. Hast du jetzt auch zu befehlen, du Schwuchtel? Wenn hier einer bestimmt... Und was bestimmst denn du? Soll ich mal klingeln und fragen, ob die Herrschaften uns 10.000 Mark zur Verfügung stellen? Für einen neuen Anfang? Ein Hotel? Ein Arzt? Der spinnt, der klingelt wirklich. Bleib nur da, ich mach das. Die klingeln gut. Einfach, kriegen die Tür geöffnet und schon fließt das Blut. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, bitte? Gnädige Frau, dürfen wir Sie kurz sprechen? Wer sind Sie denn? Wir sind drei Menschen. Eigentlich schweben wir in Gefahr. Wir haben uns verlaufen. Wir haben nicht das Geld für die Heimfahrt. Eigentlich wollten wir eine Chance. Verschwinden Sie augenblicklich. Sie sind doch also. Arzt. Hier steht doch, wir brauchen... Ich habe gesagt, Sie sollen verschwinden. Und ich rufe die Polizei. Aber man kann wirklich nicht mit Ihnen sprechen. Als ob man mit denen noch sprechen könnte. Mit solchen Typen ist doch ein gar nichts mehr anzufangen. Was du auch tust, was du als Steuerzahler auch aufbringst. Menschlichkeit. Guck mal, wie die da sitzen. Wie im Schaufenster. Ich gehe nicht mehr weiter. Ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Hier kann ich bewundern, wen ich will. Zum Beispiel den Dicken da vor seinem Fernsehgerät. Ich bewundere ihn. Ich gehe nicht weiter. Ich bin fertig. Das ist ein Mann. Das ist ein richtiger Mann. Und wenn Eigentum Diebstahl ist, dann hat er es halt gebracht. Ich bleib hier sitzen. Von wegen. Du gehst heim. Der Onkel hat schon dein Bett gewärmt. Und ihr geht in den Knast. Und du was? Vom Anblick der Reichen ganz benommen versinken die Rächer im Sumpf. Superman hat eine Idee. Pass auf. Wir sehen die in ihren Villen. Die aber sehen uns nicht. Und du, Eckhart, kannst doch so gut mit Hunden. Du hast... Was hat er damit gemeint? Du kannst doch so gut mit Hunden. Na dann mach mal, lass uns mal sehen. Wollen die wirklich in den Garten? Na nur nichts wie ran, Bumsi. Zeig mal, was du kannst. Warum schnallt er jetzt seinen Gürtel ab? Der und eine Idee haben. Hilfsschüler. Sei mal still. Ich amüsiere mich. Ich will was hören. Na, keiner sagt was. Ist alles zwischen den Zeilen. Jetzt musst du mal mitdenken. Mitdenken? Bei solchen Schweinereien? Ach. Die Wohnverhältnisse der Gastarbeiter und die hungernden Kinder in Indien sind zwar sehr interessant, aber man kann sie ja nicht immer sehen. Jawohl. Los, über den Zaun. Der kleine Schwule. Hoffentlich reißt das hübsche, enge Höschen nicht. Ja, gleich wird der Hund kommen. Weißt du, das ist eben so ein gewisser Reiz, sowas zu sehen. So ist es eben spannend, ne? Künstlerisch aufgezogen. Gut, dass wir es in Farbe sehen. Also, siehst du, Eckhart kann mit Hunden. Also ist gut. Also jetzt wird's unglaubwürdig. Das wie ein Dompteur. Komm, warte nur ab. Da fällt doch kein Hund drauf rein. Kein deutscher Schäferhund. Doch, der lässt sich sogar in den Gürtel legen. Der geht mit. Jetzt bist du enttäuscht, was? Da kommen auch schon die anderen. Über den Zaun, ohne Büstenhalter. Ganz künstlerisch aufgezogen. Was für dich, Frank? So was muss man vorbereiten. Das ganze Haus voller Geld. Pass auf. Und die merken nichts. Und wenn sie was merken, brauchst du bloß ein bisschen mit dem Messer rumzufuchteln. Brauchst nur auf einen eiskalten oder brutal zu machen. Die geben dir alles freiwillig. Ja, und wenn sie sich... Ach, willst du aus der Scheiße raus oder nicht? Machst dir einen Arzt umsonst, oder? Sieh mal, was der Junge für eine Kraft hat. Wie der das Fenster raushebt. Kein Wunder, wenn man den ganzen Tag auf der faulen Haut liegt. Wenn ich nicht arbeiten müsste, den ganzen Tag im Geschäft zubringen würde. Aber ich weiß eben, was ich will, ne? Das Schlafzimmer. Wirklich schön. Und deshalb kann die Strafe gar nicht schwer genug sein. Das Kind. Wo? Da in dem Zimmer. Du siehst doch den kleinen Schatten. Wenn das jetzt rübergeht, ich guck nicht hin. Warum eigentlich nicht? Du bist doch überhaupt nicht so zart beseitet. Na, kannst ruhig gucken. Ist wieder der Schwule mit dem Wachhund, dieser Blödsinn. Ich bin nicht zart beseitet? Tja, vielleicht, weil ich eine Menge aushalten muss, mir alles gefallen lasse von dir. Was hältst du denn aus, was andere nicht aushalten? Du lebst doch in Saus und Braus. Was glaubst du, wie viele dich beneiden? Da ist wieder das Kind. Ich will das nicht sehen. Warum zeigen die sowas überhaupt? Kinder werden nun mal nicht von Englein beschützt. Warum sollst du das nicht zeigen? Na, jetzt hat das Kind sie bemerkt. Bitte. Miststück! Du verhätscheltes Miststück! Psst. Gott, warum schreit es denn auch so blöde? Kinder sind manchmal unwahrscheinlich dumm. Halt deine verfluchte Schnauze! Bist du jetzt endlich ruhig? Eins, zwei, drei. Er ist ja schon tot, Mensch, jetzt hör doch auf! Hast du geblinzelt? Mach dir nichts draus. Warum gehst du in den Zirkus? Doch immer in der Hoffnung, dass ein Löwe plötzlich den Dompteur auffrisst, nicht? Oder dass das Drahtseil reißt. Vielleicht warten wir auch alle immer drauf, dass die Astronauten mal live auf dem Bildschirm ersticken. Das ist nämlich gar nicht so unnatürlich, so ein bisschen blutrünstig zu sein. Es ist pervers, sich darüber aufzuregen. So ist das. Komm jetzt. Wir gehen eben auch mal über Leichen. Was ist ein Kind wert? Deine Mutter hat die müsste man doch in den Heim, wo ich war, töten. Ja, natürlich müsste man die töten. Da müsste man schon vorher, bevor sie überhaupt aus ihrer Gosse, in die sie gehören, rauskommen. Ach, da ist ja unser Freund. Warm und Hunden zugetan. Du, guck mal, der Gürtel. Da, der Hund. Frei. Mensch, wenn der den jetzt nicht packt, dann kommt der Hund. Vielleicht kommt alles noch anders. Mensch, pack ihn! Wer hätte gedacht, dass das noch so gut wird? Besser als ein Abend mit sogenannten Freunden, die dir deinen besten Wein wegtrinken und ständig vergleichen. Ja, nur schnell, Mann! Bist du denn auf Seiten der Mörder? Ach, das kommt doch gar nicht auf Mörder oder Nichtmörder an jetzt. Ich sehe das abstrakt. Das Tier, ja. Das Tier finde ich großartig. Ein Tier besinnt sich immer noch, auch wenn es schlecht behandelt worden ist. Darin unterscheiden sich nämlich Tiere von Kindern. Da kommt die Polizei. Wir haben die vorhin gerufen. Mensch, pack den Hund! Ja! Das Tier. Oh Gott, das Tier ist tot. Hat so gut gemeint. Und der Polizist? Nicht. Na, der Polizist blutet ganz schön. Hey, Sie da! Ist das Ihr Hund? Warum ist denn das Tier über die Straße? Kommen Sie mal her! Na, das kann ich verstehen, dass der eine Wut im Bauch hat. Sie! Da schießt jemand. Hörst du? Mann, lass endlich das blöde Kind los. Bist schon ganz vollgeschmiert. Eins mehr, eins weniger. Ich schenk dir Neues. Wir müssen hier raus. Wo hast du denn die Mandeln hin? Wie kannst du denn jetzt an Mandeln denken? Sieh dir das doch an. Überall Blut. Hallo? Revier 8? Henninger hier. Bin schwer verletzt. Schick mal eine Ambulanz. Rosenthalstraße, Ecke Bechstein. Die Maschine ist auch hin. Hund ist mir reingerannt. War mit dem Kerl. Der fing an zu rennen, hat dreimal gerufen. Er blieb nicht stehen. Hab Warnschüsse. Verdammt, mir schwindelig. Armer Kerl. Und da, der Schwule. So tot sieht er aus wie ein Kind. Ja, so macht man einen warmen Kalt. Auf. Und da, der Hund. Wo sind denn diese guten Mandeln hin? Such was! Mensch, wenn wir jetzt nicht... Du hast das Kind umsonst abgestochen. Halt die Schnauze. Ja, hier. Ich hab die Schnauze voll. Mit Glasscherben, Perlen. Das ist alles nicht echt. Du bist schon super. Du Boss. Abgebrüht und ausgekocht. Du Prinz. Du Supermann. Mein Gott, was gibt's denn da zu lachen? Du bist falsch abgestochen. Du bist umsonst über Leichen gegangen. Für nichts. Jetzt steht darauf, jetzt packt sie ihn. Lass doch die Bilder. Die sind doch bestimmt. Die wissen nicht mehr, ob ein Bild Sollen echt ist. Hilfsschüler können nicht mal richtig einbrechen. Nichts haben wir. Da ist was. Irgendwas. Ich finde das nicht komisch. Das ist auch gar nicht komisch gemeint. Der Film beruht auf Tatsachen. Man sieht, dass Dumme eben niemals aus der Scheiße rauskommen. Wenn ich irgendein Ding drehe, dann gelingt es mir eben. Na, wie glaubst du, kommst du sonst hierher, hä? Aus dem Nichts. Wenn du nicht gescheit wirst, dann werde ich eines Tages dafür sorgen. Mir gehört hier alles genauso wie dir. Ja, das werden wir ja sehen. Nur fürs Haus brauche ich deine Unterschrift. Das Geschäft gehörte meinem Onkel. Ich habe sie ihm abgekauft. Ein paar Pfennige, weil er damals in Not war. Aber du bist immer über Leichen gegangen. Das stimmt. Du wolltest mich als Goldesel halten. Da kriegt man sogar ein Kind, obwohl man Kinder hasst. Was? Was sagst du da? Sieh dir die kleine Bestie an, wie sie wütet. weil sie sich nach all den Anstrengungen immer noch keinen Arzt kaufen kann. Was hast du gesagt? Sie kann sich das Kind immer noch nicht wegmachen lassen. Sie muss es kriegen. Und er ist ein Mörder. Und jetzt toben sie beide. Du hast gesagt? Wer hat die ganzen Mandeln gegessen? Du bist brutal, du bist eiskalt und brutal. Sag mir mal endlich, wo die Mandeln sind. Du hast sie allein gegessen. Du hast es gar nicht bemerkt. Du bist alle ganz allein. Wie immer alles in dich reingestopft hast. Wie immer, ohne überhaupt an andere zu denken. Nur um deinen ungeheuren Appetit, deinen krankhaften Hunger. Nein!